Mehr Bass und mehr Gitarre. Oder weniger Keyboard oder so. Das wollte ich so nicht sagen. Wir trinken noch vier an. Nee, Moment.